Man kann aber auch diese Leichname Loyolas hilflos machen und lahmlegen, wenn man sie unvorhergesehen vor gänzlich veränderte Lage stellt und ihnen keine Zeit lässt, sich neuen Befehl vom Oberen einzuholen. Ihr Wille liegt schon lange im Grabe. Sie sind Maschinen und stehen nun still, weil sie noch nicht neu angekurbelt werden konnten. Sind sie wirklich nach der Kenntnis ihrer Seelenverfassung noch so unbesiegbar? Die erste Abwehr gegen den Orden ist jetzt erst möglich geworden. Eine zweite Art der falschen Beschreibung, auf Unkenntnis beruhend, übersieht, dass der Jesuit zweierlei Morallehren gibt, die beide zwar abgründige Unmoral sind, sich aber gar sehr voneinander unterscheiden. Man behauptet, die Jesuitenmoral sei jener Probabilismus, wie ihn ein Suarez, Guri, Sanchez, Busenbaum und andere jesuitische Morallehrer niedergeschrieben. Dies wirkt sich im Sinne einer Verleumdung aus, da die Triebverwahrlosung, die hier gelehrt wird, nun als Lebensrichtschnur des Jesuiten selbst angegeben wird. Beichtstuhl, Exerzitienhaus und Kollegien zeigen dem Katholiken den heiligen Lebenswandel der Patres. So bewirkt solch falscher Kampf erhöhten Ketzerhass und Ketzerverachtung bei den Katholiken und noch gesteigerte Verehrung der Märtyrer, der frommen Patres. Auch dieser Kampf ist dem Orden hoch willkommen. Es ist hohe Zeit, klar zu lehren, dass der Jesuit eine doppelte Moral lehrt, und zwar im entgegengesetzten Sinne, als dies andere Geheimorden tun. Diese, so der jüdische orthodoxe Bluthund und die Freimaurerei, erlauben sich Triebhörigkeit, ja Zügellosigkeiten, die sie der profanen Welt nicht gestatten. Der Jesuit aber gibt seinem Orden die Forderung des Absterbens allen Triebwünschen gegenüber und gibt Morallehren für den Beichtstuhl, die zur Triebverwahrlosung anreizen und sie Priestern wie Laien förmlich ans Herz legen. Wenn so die Umgebung des Ordens, die katholische Welt, zum Teil triebhörig bis zum Äußersten und verwahrlost geworden, so wirkt der Orden mit seinen strengen Forderungen der Askese doppelt heilig. Der Jesuit darf, wie wir sahen, Trieberfüllungen nur auf Befehl erleben, wenn sie dem Nutzen des Ordens dienen, dann freilich auch verbrecherische Erfüllungen ohne das geringste Bewusstsein der Schuld. Im Übrigen verlangt der Orden strengste Askese. So ist er auch freier als irgendein anderer Männerorden, der dem Weibe gegenüber enthaltsam lebt, von Triebentartungserscheinungen dem gleichen Geschlechte gegenüber. Als ein Jesuit eine Triebbindung zu einem anderen Jesuiten beichtete, wurde der, der sie verheimlicht hatte, sofort aus dem Orden entlassen, der Beichtende ein halbes Jahr später. Der Orden erreicht durch seine Strenge nicht nur den gesicherten Heiligenschein, sondern vor allem zuverlässige Arbeit seiner Patres. Er muss diese völlige abgestorbene Gleichgültigkeit jeder Triebregung gegenüber, die Loyola den Gleichmut nennt, bei seinen Leichnamen gesichert sehen. Diese Strenge wurde in Kampfschriften verschwiegen, die die Missstände des Ordens andererseits enthüllten. Ein solcher Kampf kann freilich nicht vernichten. Die Beweggründe dieser Moral sind unsittliche. Der Kampf muss sie und die Strenge gewissenhaft nennen, dann kann aus ihr kein Heiligenschein mehr gewoben werden. Die Morallehre des Ordens für den Jesuiten selbst ist also eine völlig andere als die jesuitische Morallehre für den Nicht-Jesuiten. Sie ist erschütternd einfach und erschütternd unmoralisch. Sie ist eine echte Totenmoral. Sie schaltet das selbstständige Handeln, Wollen, Denken und Urteilen aus. Der Orden arbeitet nach Art einer großen Fabrik. Wie aber soll diese ihre Arbeit leisten, wenn jede einzelne Maschine, wie der Fabrikant sagt, ihre Mucken hätte, das heißt, wenn eine an diesem, die andere an jenem Tage aus allerlei Gründen ungleichmäßig arbeitete? Ein Absterben der ganzen Seele gegenüber dem Befehl, reflexmäßige, maschinenmäßige, von keiner Unordnung bedrohte Arbeit, das ist die höchst einfache, seelenmörderische Moral für die Jesuiten. Sie wird erreicht unter teuflischem Missbrauch eines edlen Wollens, der restlosen Hingabe an Jesum und Mariam. Eine Maschine braucht keine andere Moral, man kurbelt sie an und sie läuft, bis man sie wieder abstellt. Der Probabilismus kann also niemals die Morallehre für Jesuiten selbst sein. Aber falscher Kampf, der dies behauptete, brannte besonders unter dem Satz »Der Zweck heiligt die Mittel«, der in dieser Form noch nicht einmal in den probabilistischen Lehren steht. Natürlich sind es auch hier nicht sittliche, sondern sehr unsittliche Beweggründe, die dem Jesuiten diesen Satz für sich verbieten und ihn auch abhalten, ihn anderen Katholiken in dieser Form zu geben. Der Satz »Der Zweck heiligt die Mittel« kann nicht für die Befehlenden des Ordens in Frage kommen. Der General, der Christus quasi Präsens und die Oberen, die Gott Befehle aus ihrem Munde erschallen lassen, können vom Throne ihrer Gottheit nicht so weit herabsteigen zu behaupten, dass ein von ihnen befohlenes Verbrechen erst dadurch geheiligt sei, dass es einem heiligen Zweck dient. Was auch immer der Befehl fordert, ist deshalb an sich heilig, weil sie, die Gottheiten, ihn befehlen, nicht aber erst sekundär im Hinblick auf den Zweck geheiligt. Das Gebot wird also einer Herabsetzung ihrer Gottheit gleichkommen. Der Satz, der Zweck heiligt die Mittel, kann aber auch ebenso wenig für die Gehorchenden in Frage kommen. Sie müssen blind, ohne Zaudern, nachdenken und werten folgen. So dürfen sie sich gar nicht so viel Urteil retten zu erkennen, dass ein Mittel an sich unheilig sei. Ein Urteil, das in diesem Satz enthalten ist. Für ihn ist jeder Befehl Gottes Befehl und heilig, ohne irgendwelche Heiligung und Rechtfertigung durch einen heiligen Zweck zu bedürfen. Jede Wertung ist in den Leichnamen verboten, so ist der genannte Moralgrundsatz für die Gehorchenden ein Widersinn. Solange man den Jesuiten diesen Grundsatz zutraut, kennt man weder die Befehlenden noch die Gehorchenden des Ordens. Der Satz, der Zweck heiligt die Mittel, kann aber endlich in dieser Form auch nicht für die anderen Katholiken vom Jesuiten aufgestellt werden. Auch sie sollen ja, je länger, desto mehr, ein zuverlässiges Werkzeug in der Hand des Jesuitengenerals werden. Wie aber sollte eine einheitliche straffe Ordnung erreicht werden, wollte man den weltlichen Beichtvätern und Laien diese Blanko-Verbrechervollmacht in die Hand geben. Mit überlegenem Lächeln bestritt daher zum Beispiel im Bismarck-Kampf der Jesuit, diesen Grundsatz gelehrt zu haben. Er schreibt in seinen probabilistischen Lehren, Zitat, »Wem der Zweck erlaubt ist, dem ist auch das Mittel erlaubt, welches durch seine natürliche Beschaffenheit zu diesem Zweck führt.« Jacques Ilsung, Arbor, 1693. »Wem der Zweck erlaubt ist, dem sind auch die Mittel erlaubt.« Hermann Busenbaum, 1653, Zitat Ende. Das heißt also ganz etwas anderes als jene allgemeine, uneingeschränkte Verbrechervollmacht, nämlich nur eine sehr bedingte. Es wird hier nicht etwa eine sittliche Einschränkung gegeben, wie es ja auch nicht sittliche Bedenken sind, die dem Orden die Verwendung dieses Grundsatzes unter den Jesuiten verbieten. Nur wem der Zweck erlaubt ist, dem sind die Mittel erlaubt. So will es der Jesuit. Hiermit erreicht er, dass keinerlei Verbrechen entschuldigt werden dürfen, es sei denn, sie geschehen im Auftrage des Ordens oder seiner Mittelspersonen. Es wird also durch diesen Grundsatz vermieden, dass planlos zur höheren Ehre Gottes Verbrechen geschehen können, durch die der Orden oder die Kirche in Verruf kommen könnten, ohne dass der Erfolg auch nur annähernd gesichert wäre. Andererseits sorgt aber dieses schlichte Sätzlein dafür, dass jedes Verbrechen im Beichtstuhl Erlaubnis und Dispens erhält, das planmäßig in Erfüllung eines Ordensbefehls durch irgendeinen Führer oder Unterführer des jesuitischen Kriegsheeres geschieht. Der falsche Kampf, der dem Jesuiten die Dummheit zutraut, dass er für die Katholiken den Lehrsatz gäbe, der Zweck heiligt die Mittel, und der das Wesen des Ordens so verkennt, solchen Grundsatz innerhalb der Konviktmauern herrschend zu wähnen, hat dem Jesuitenorden sehr genützt.